Musik aus Frankreich anno 1993. Das sechsköpfige Team von IAM oder IAM, genau bin ich mir nicht sicher, wie das ausgesprochen wird. Und zwar mit einem für Hip-Hop äußerst ungewöhnlichen Beat im 7/8-Takt. Le Set heißt das Stück dementsprechend, und auch sonst werden ja der Zahl 7 magische Qualitäten nachgesagt.